Akt 3, Szene 2. Kommen Sie, wir gehen zum Gleis. Aber erklären Sie mir doch, warum glauben Sie, dass Erich in Hockenheim war? Vielleicht wollte er die Testrunden sehen, die Formel-1-Piloten. Und wegen des Streiks konnte er nicht mehr weg. Aber das ist doch unmöglich. Und die Lösegeldforderung? Richtig, da ist der Zettel. Aber ich weiß nicht, ob das wirklich eine Lösegeldforderung ist. Sie ist zu seltsam. Schauen Sie. Kommissar Gandolf zieht den Zettel aus der Tasche. Das ist eine Kinderhandschrift. Und man wirft eine Lösegeldforderung nicht auf den Boden. Das ist lächerlich. Pauline nähert sich, sieht den Zettel und lacht laut. Eine Lösegeldforderung, das? Aber das ist doch ein Zettel für eine Spende in der Schule. Wo haben Sie den denn gefunden? Auf dem Boden, vor der Haustür. Den habe ich sicherlich verloren, als ich heute Morgen aus dem Haus ging. Ich habe 50 Kopien gemacht, um sie in der Schule zu verteilen. Ein Zettel für eine Spende? Ja, um Geld für die Kinder zu sammeln, die Hunger leiden. Mit 5 Euro kann man das Leben eines Kindes retten. Es ist kaum zu glauben. Gut, jetzt bin ich aber beruhigt. Wir sind auf der richtigen Fährte. Erich ist sicherlich in Hockenheim. Aber das ist doch unglaublich. Aber nein, Erich hat an alles gedacht, außer an den Zugstreik. Versetzen Sie sich in ihn. Heute Morgen geht er statt zur Schule zum Bahnhof und nimmt den Zug nach Hockenheim. Er ist sicher, dass er um 5 wieder zu Hause ist. Aber da ist der Zugstreik und er sitzt in Hockenheim fest. Aber warum hat er uns nicht Bescheid gesagt? Er hat angerufen, kurz bevor der Zug abfuhr. Der Lärm am Telefon, das war der Lärm des Zuges. Man hört den Lautsprecher. Der Zug aus Hockenheim fährt nun auf Gleis 3 ein. Kommissar Gandolf reicht Frau Schneider die Hand. Also, ich gehe jetzt. Ich habe auch einen 15-jährigen Sohn. Er ist zu Hause und wartet auf mich. Heute Abend gehe ich mit ihm zu einem Fußballspiel. Auf Wiedersehen, Frau Schneider. Auf Wiedersehen, Pauline. Du hast mir sehr geholfen. Und viel Glück für deine Spendensammlung. Er reicht Herrn Schneider die Hand. Wiedersehen, Herr Schneider. Seien Sie nicht zu streng mit Erich. Sie waren auch mal 15 Jahre alt. Man hört den Zug einfahren. Kommissar Gandolf geht weg.